Die Teilnehmer des Achten Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas besuchten Mangyongdae, Heimatort des Präsidenten Kim Il-sung. Sie besichtigten auch den Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Daesung, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und den Palast der Wissenschaft und Technologie.